Ja. Also, ja, aber lass uns dann sagen. Ja. Ich meine, es gab schon Nachrichten nach den Wahlen über Macrons Pläne von Euro-Rettung oder da sieht jetzt neue EU. Was hast du dieser Weltartikel? Ich kann mich halt erinnern, ich glaube die SPD, die Grünen und noch eine andere Partei waren auf jeden Fall auf Macrons Seite, was die Euro-Rettung angeht. Okay. Ja, weil das finde ich, ich finde es wirklich krass, dass wie Macron gerade in der deutschen Presse wirklich als so eine Mischung aus Obama und Kennedy dargestellt wird, was sehr, sehr fraglich ist. Okay. Oder? Naja, war Kennedy jemals Banker? Nee, ist egal. Es geht nicht darum, dass er Banker ist. Es geht einfach darum, dass er so eine Junge und Hip ist. Weißt du? So. Ja, Junge und Hip. Wie gesagt, das halt sehr viele haben ihn einfach nur gesagt, ja, er ist jung und hip und er ist nicht Le Pen. Und okay. Deswegen habe ich ihn gewinnen. Also ich habe auch mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen, die meinten, ja, ist auch nicht so toll. Ich mag diesen Neoliberalismus nicht. Aber besser als die Le Pen-Wahl, das sind ja voll die Nazis. Das ist okay. O-Ton, den ich mitbekommen habe. Ja, ich glaube, es hat sich auch diese vermeintliche republikanische Front wieder gebildet gegen die Front National im Ballotage, also in der zweiten Runde der Wahl, der Präsidentschaftswahlen, so wie es damals mit Le Pen Senior, also Jean-Marie Le Pen, als er in der zweiten Runde gegen Chirac antreten musste. Und ähnliche Proportionen auch. Also ich glaube, damals, also der Vater von Le Pen, damals auch Front National-Chef und Begründer der Partei, erreichte dann auch knapp 30% in der zweiten Runde. Das war 2002. 2002 gegen Chirac. Und das war identisch, die Ausgangssituation. Ja, aber Chirac hat damals 85% gekriegt. Das war fast Jean-Marie Le Pen erhielt damals, soweit ich mich erinnere, etwa um die 30. Dennoch, kein großer Unterschied. Das heißt also, es wiederholte sich diese vermeintlich republikanische Front gegen die Front Nationale als rechtsextrem etc. Das heißt, es war abzusehen. Macron ist ein Schlitzohr. Macron ist deswegen ein Schlitzohr, weil er auch innerhalb der sozialistischen Partei in Frankreich, er war ja selbst Kabinettsmitglied, auch unter der Präsidentschaft von Hollande, und es war abzusehen, dass er bei einer internen Abstimmung der sozialistischen Partei nicht der Präsidentschaftskandidat der Partei gewesen wäre. Und da hat er einfach eine eigene Partei mit dieser En Marche gegründet, ähnlich wie Berlusconi mit Forza Italia in Italien, und konnte damit sozusagen den internen Kampf bei den Sozialisten aus dem Weg gehen und sich selbst als Kandidaten postulieren. Außerdem konnte er ein bisschen diesen Staub abwerfen, den die Sozialisten momentan in Frankreich anhaften. Und er ist ein ziemliches Schlitzohr. Ich kann mich erinnern, auch in der Debatte der Präsidentschaftskandidaten im staatlichen Fernsehen in Frankreich, war es so, dass Marine Le Pen sogar einmal zu ihm sagte, Sie haben jetzt 6-7 Minuten lang gesprochen und ich habe keinen einzigen Anhaltspunkt inhaltlich, an dem ich anknüpfen könnte und etwas erwidern könnte, weil Sie eigentlich nichts gesagt haben. Ja, aber er ist absolut so ein Populist. Meine Meinung ist er wirklich purer Populist. Absolut. Macron ist ein Populist. Macron ist sehr schwer einzuschätzen. Macron ist ein Schlitzohr. Er hat er hat sozusagen die Sozialisten ausgetrickst. Er ist sehr charismatisch und ich weiß nicht, ob er charismatisch ist. Für mich wirkt er wirklich wie ein Gangster aus seinem französischen Film. Im Vergleich zu den anderen Kandidaten, okay, war es ja auch nicht allzu schwer, charismatisch zu wirken in der französischen Wahl. Aber ich will kurz eher so über die Zukunft reden, klingt natürlich kontrovers, aber ich glaube, strategisch wäre es besser, wenn Le Pen gewonnen hätte. Weil das wäre schon sozusagen, weil sie würde dann 5 Jahre Präsidentin, sie wäre dann 5 Jahre Präsidentin, sie würde wahrscheinlich nichts schaffen, weil sie auch sehr kontroverse Politik hat und diese Politik, die sie plädiert, ist fast nicht machbar. Aber das wäre zum Beispiel schon Beweis, dass diese Welle oder die Bewegung eigentlich nicht so cool ist. Ja, aber momentan, Leonid, Macron zum Beispiel wirft Deutschland vor, dass der Außenhandelsüberschuss so groß sei. Aber die Frage ist halt, was er sagt und was er tut. Ich meine, also das ist ja die Frage, sein ganzes Programm. Also Schäuble hat ja in einem Interview, ich weiß nicht mehr an welcher deutschen Zeitschrift oder Zeitung, ja gesagt, okay, gut, wir kommen da vielleicht ein wenig hingegen. Wie soll die Bundesrepublik oder die Institution, die Bundesexekutive, darauf einwirken, dass deutsche Unternehmen weniger exportieren? Was ist das für ein Blödsinn? Und warum sollte Deutschland weniger exportieren? Klar, zum einen profitiert Deutschland am meisten von der Währungsunion. Das ist richtig, weil viele Länder bei gleichen Kosten durch die gleiche Währung nun mal nicht mit dem Standort Deutschland konkurrieren können. Aber wie soll das aussehen? Wie soll Deutschland, wie Macron es fordert, die Exporte drosseln? Ja, ich glaube, das wird nichts passieren. Wovor ich Angst habe, dass wirklich 5 Jahre noch im Prinzip die gleiche Politik gemacht wird. Es wird viel geredet und nichts gemacht. Sei denn, dass was wirklich Krasses passiert. Keine Ahnung, Krieg. Und dann 2022 gewinnt tatsächlich Le Pen oder jemanden noch krasser. Weißt du, Le Pen ist aber auch in Bezug auf die Europäische Union, um noch ein paar Stimmen aus der Mitte zu ergattern, ein bisschen eingeknickt und hat dann ein bisschen ihren Diskurs in Bezug auch auf die Verteufelung der Europäischen Union ein wenig gedrosselt nach der ersten Wahl. Ja, klar, weil sie zur Mitte gehen sollte. Aber wie gesagt... Da habe ich auch unter Le Pen vielleicht kein Brexit gegeben. Also ich weiß es nicht. Ich halte diese ganzen Europakritiker. Großbritannien ist einfach ausgeschieden aus der Europäischen Union. Die Europäische Union bedarf vielleicht einiger Reformen. Aber ich sehe keine Alternative. Also ich denke, dass die Einzelstaaten in Europa langfristig politisch, wirtschaftlich, militärisch ohne einen Einigungsprozess nicht überlebensfähig sein werden. Okay. Ja gut, lass uns dann vielleicht zum nächsten Thema kommen. Ich bin noch vor kurzem auf ein sehr für mich lustiges Video gestoßen vom deutschen Rapper. Es heißt Materie, ihr kennt den bestimmt, ja, weil ich finde es wirklich so eine, das war für mich so eine, schon eine wirklich das linkste Video ever, zumindest in Deutschland. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, das heißt, das Geld muss weg. Also genau, es geht um das Video von Materia, das Geld muss weg. Leo hat das vor ein paar Tagen gesehen und er kann über nichts anderes sprechen, wie scheiße er den Song und den Inhalt und alles Mögliche findet. Simon, kennst du das zufällig? Ich habe das vorher mir angeschaut, als der Leonid mir den Link geschickt hat. Ich weiß ja nicht, wie die Sache ist halt, ich könnte es zeigen, aber ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist. Dürfen wir dann den Stream dann weiterverwenden? Ja, wenn du das wirklich jetzt schnell laufen lässt, doppelt so schnell, dann ist das okay. Ja, Simon, weißt du das zu viel? Kannst du es bestätigen? Du als erfahrener... Es kommt halt immer auf den Verleih an. Also ich tue auch total häufig in Livestreams Musik verwenden. Meistens bleibt der Stream dann unbeschädigt online. Aber später das, auch. Ja, oft würde dann, also bei von manchen Verleihern würde halt gemutet. Das kommt halt auf den Musikverleih an. Manchmal okay, wird gemutet und manchmal verlangen die halt nur das Geld. Okay, pass auf, dann würde ich sagen, ich skippe einfach mal durch ein paar Bilder und dann lese ich, und dann zeigen, blende mir einfach mal den Text ein. Die Lyrics habe ich hier, sonst dann sind wir auf Nummer sicher. Ich meine, wie Materia klingt, weiß so ziemlich jeder, der ihn schon mal gehört hat. Deswegen, ich guck mal kurz eben, wo haben wir denn das Video? Genau, ich skippe einfach mal durch ein paar Bilder und dann lese ich den Song dazu vor danach. Warte, ich teile mal eben. So, da ist es. Ihr könnt es gerade eh nicht hören, von daher, also er ist irgendwo im tiefsten Afrika. Ja, alles mit Geldscheinen bekleidet. Ja. Überall sind Geldscheine, mit Geldscheinen, alles. Er kocht mit Geld.